Die Delegation der PDAK unter Leitung von Che Tae-bok, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Setka der Partei, traf zum Besuch in der Demokratischen Volksrepublik Laos am 6. Juni in der Hauptstadt Vientiane ein. Am selben Tag verließ die Delegation nach dem Besuch in der Sozialistischen Republik Vietnam die Hauptstadt Hanoi.